Anhalter ins All. Von Douglas Adams. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen. Walter Andreas Schwarz. Zwanzigster Teil, das Verschwinden der Delfine. Vielleicht kannst du auch, was ich kann, hatte Arthur Dent nicht ohne Hintergedanken zu seiner Freundin Fanny gesagt, als er entdeckte, dass ihre beiden Füße den Boden nicht berührten. Und würde es sich bei diesem Hintergedanken um das an Arthur oft bewunderte Fliegen handeln, so stünde zu befürchten, dass Fanchurch lange brauchen würde, um erstens an Arthurs Kund zu glauben und zweitens, um selbst ein so gefährliches Unternehmen zu wagen. Arthur Dent seinerseits dachte nicht im Entferntesten an irgendwelche Folgen, die sein rasches Unternehmen mit sich bringen könnte. Nach der ahnungsschwangeren Offenbarung, seine geliebte Fanchurch schwebt ganz natürlich über dem Boden, statt fest auf ihm zu stehen, wie es nicht ungewöhnlichen Menschen auferlegt ist, stürzte der Unbesonnene zur 3 Meter über dem rauen Straßenpflaster gelegenen Haustür, seine Geliebte hinter sich herziehend, riss die Tür auf und warf sich in der sicheren Annahme, er würde bestimmt fliegen, ins Leere. Zunächst war es Arthurs Glück, dass ein starker Aufwind in der Gasse vor dem Haus herrschte. Doch die überraschte Fanchurch erkannte sehr bald, dass der Aufwind Arthurs Körpergewicht in keiner Weise Widerstand leisten konnte. Arthur, bist du wahnsinnig? Du stürzt dich doch zu Tode. Noch stürzte Arthur in Sekundenschnelle auf das Straßenpflaster zu, und zwar mit dem Kopf voran, denn er hatte die Wahnsinnsidee, so gelänge ihm das Abfangen vor dem Aufprall am besten, da die Sicht frei war, was sie gar nicht war. Nachdem er sich bereits an der Türschwelle heftig den Kopf angestoßen hatte, so dass es ihm vor den Augen flimmerte. Das aber war der Grund, dass er nicht mit dem Kopf auf das Pflaster stieß, sondern dieses ganz und gar verfehlte, da ihn der schmerzende Kopf überhaupt nicht an das Pflaster denken ließ. Er hing wenige Zentimeter in einer recht dämlichen Stellung, die Fanchurch trotz ihrer Angst um den Geliebten fast zum Lachen brachte. Er hing wenige Zentimeter über dem Pflaster. Und nun kam ihm der Aufwind zu Hilfe. Das heißt, er griff ihm unter die Arme, belebte seinen Geist und mit einem Schwung jenseits aller Dämlichkeit begann er seinen Flug aufwärts. Staunen in den Augen Fanchurchs, Seligkeit im Herzen Arthurs, der sich wie ein des Fliegens gewohnter Engel fühlte. Kannst du das auch? Nein. Doch, das kannst du auch. Muss das schön sein, sich im Fliegen zu küssen? Ach, für Vögel ist das nichts Besonderes. Na komm, versuch es mal. Nein, nein, das kann ich nicht. Du hast doch ein kleines bisschen Angst. Nicht zittern. Pass auf, ich zeig dir es nochmal. Oh, es ist ein wunderbares Gefühl, sag ich dir. Na, wie wär's? Probierst du es jetzt? Es ist ganz leicht, wenn du nicht weißt, wie es gemacht wird. Das ist nämlich das Wichtigste dabei. Nur nicht sicher sein, wie man es macht. Bloß nicht. Ja, für dich ist es nichts. Du fliegst wie ein Geldschein durch die Luft. Wie machst du das denn? Das musst du mich fragen. Ich sag dir doch, nicht die geringste Ahnung. Und du meinst... Na klar. Komm. Ja. Komm, steig auf meine Hand. Ja. Erst mit einem Fuß. Ja. Ja, ich halte dich. Ja. Fabelhaft. Ja. Jetzt den anderen Fuß. Ja. Das geht? Ja, ja, ja, ja. Verlagere erstmal dein Gewicht nach vorn. Ja. Ja, nun mach schon. Nach vorn. Ich weiß nicht. Ja, ja. So. Das ist aber ziemlich wackelig. Ja, das gibt sich. Keine Angst. Keine Angst. Ich halte dich. Oh, was ist das denn? Jetzt sehe ich ja erst, wie lebensgefährlich kaputt die Dachrinne da drüben auf dem Schuppendach ist. Ich habe immer Angst gehabt, dass sie mir eines Tages auf den Kopf fällt. Jetzt streck mal den rechten Fuß nach hinten. Das kann ich nicht. Doch, versuch doch mal. Siehst du, es geht doch. Ich muss wirklich mal bei denen vorbeigehen und Bescheid sagen, dass die Dachrinne repariert wird. Ein heftiger Windstoß und die fliegt runter. Ja, sieh dir das doch mal an. Ja. Komm mal näher. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Das schenke ich dir. Ein Stückchen Eierschale. Der Vogel ist innen geschlüpft. Aufwärts schwebten sie nun. Immer weiter aufwärts. Langsam umeinander wirbelnd wie Ahornsamen, wenn er im Herbst von den Bäumen herniedersegelt. Nur segelten sie aufwärts. Während in ihrem Geist die ekstatische Erkenntnis jubelte, dass alles, was sie da taten, entweder vollkommen und ganz und gar und total unmöglich war oder die Physik eine Menge aufzuholen hatte. Die Physik schüttelte ihr weises Haupt und sorgte, mit entschiedenem Blick in die andere Richtung, dafür, dass die Autos auf der Straße blieben, die Straßenbeleuchtung korrekt ihrem Strahlenweg folgte und so jemand einen Cheeseburger fallen ließ, dieser auf den Boden klatschte. Unter ihnen zogen sich die Lichterketten von London behutsam zurück. Von London. Adler hatte große Mühe, sein Gedächtnis zurückzudrängen, dass es nicht ausschwärmte über die seltsam gefärbten Gefilde des Planeten Cricket am äußersten Ende der Galaxis, jetzt leuchtende Sommersprossen, die den sich über ihnen öffnenden Himmel übersäte. Nein, es waren die Lichterketten von London, in Wogen sich wiegend, in Kreisbahnen kreisend. Er versucht mal, einfach niederstürzen. Komm, ich nehme dich bei der Hand. Halt dich an der Höhe. Wer die Gesetze des freien Falls kennt, wird sich auch ausmalen können, welche unabwendbare Folge dies für den frei fallenden Körper hat. Denn Fenchurch fand auf ihrer Flucht nach unten nichts, aber auch gar nichts, woran sie sich hätte halten können. Arthur, dem gleichen Gesetz unterworfen und etwas schwerer an Gewicht, holte sie bald ein und vergaß das Fliegen, da auch ihn das Fallen übermannte. Zum Glück fand sich in seinem Hirn gerade noch Raum für einen einzigen rettenden Gedanken. Gemeinsam und sei es im Fluge sterben. Die Physik, durch das bisherige Geschehen nahe einem Nervenzusammenbruch, erholte sich sogleich, als ihr der Verstand bestätigte, was sie bisher als wissenschaftliche Regel gewissenhaft befolgt hatte. Und so ließ sie den Fall der beiden geschehen. Ohne Schadenfreude, versteht sich, wohl aber mit dem Gedanken, dem Gesetz des freien Falls gelegentlich eine Warnung anzufügen, die solchen Gefahren vorbeugt. Der Fall von Fenchurch und Arthur Dent hatte beide dem Boden bedenklich nahe geführt. Doch nun geschah, wie so oft in äußerster Not, etwas völlig Ungewöhnliches. Arthur stieß mit kräftigem Arm die Geliebte von sich. Von dieser Unzärtlichkeit gekränkt, ließ Fenchurch jeden Gedanken an den Fall fahren, was zu der unnatürlichen Folge führte, dass das schöne Mädchen mit einem eleganten Schwung nach oben sauste, was wiederum Arthur so entzückte, dass auch er das Fallen vergaß, und zwar weniger elegant, weil verwirrt, der Geliebte nach oben folgte. Die Rettung mündete in reine Seligkeit. Beide flogen stumm und eng umschlungen lange dahin. Erst unter der Wolkengrenze machten sie Halt. Eine Pause in schwindelnder Höhe, wie ein kurzer Blick nach unten sie belehrte, den sie zögernd wagten. Das mit dem Sturzflug war ein schöner Mist. Ja, Sturzflüge sind etwas Tolles, sage ich dir. Oh ja, man kann den freien Fall am eigenen Leib erfahren. Oh, ich zeig dir's doch mal. Schön langsam und vorn über dein Rot. Das machst du toll! Es ist ganz einfach, wenn man es kann! Ja, stimmt so, du kannst es perfekt! Ach, mein Kleid! Da hat man fliegt! Ja, lass es fliegen! Wer braucht hier oben ein Kleid? Keiner war glücklicher als der Wind, der sogleich mit dem Kleid zu spielen begann. Und natürlich Arthur, der unten im Zimmer schon gewünscht hatte, sie brauchte es doch gar nicht erst anziehen. Der Wind hatte dann allerdings sein Spiel zu weit getrieben. Plötzlich hatte er genug und überließ das Kleid sich selbst. Enttäuscht flog es auf die Erde und hing am anderen Morgen traurig über einer Familienwäscheleine in Hounslow, was zu einer Ehetragödie führte, die sich aber vielleicht auch ohne das Kleid ereignet hätte. Doch das kümmerte die beiden in den Lüften nicht. Sie pflegten der Liebe, wie es sich gehört, und kamen erst vorübergehend damit zu Ende, als eine Boeing 747 plötzlich ihren Weg kreuzte. Ein ekelhafter, lästig krachmachender Störenfried am friedlichen, zur Liebe wie kein anderer Ort geeigneten Himmel. Luftstöße warfen die Liebenden auseinander. Scheiß Flieger! Und einen Wind macht er! Die beiden wurden mit fortgerissen. Es gab kein Halten. Jedenfalls wurde die Situation unerträglich und die beiden kamen sich bei ihrem Liebesspiel vor wie zwei Schmetterlinge im Luftkrieg. Mrs. E. Cappleton aus Boston, Massachusetts, keine bekannte Persönlichkeit, eine ältere Dame, die, nun ja, sie fühlte, wie sich ihr Leben langsam dem Ende näherte. Sie war nicht hingebungsvoll traurig darüber, nicht sentimental, sah das Verflossene eher realistisch. Sie hatte eine Menge gesehen, erfahren, manchmal voll Überraschung. Doch wie sie in Anbetracht vieler Dinge feststellte, meist von beklemmender Langweiligkeit, einfallslos, routiniert. Darüber tief und weise seufzend ließ sie das kleine Schnapprollo hochschnellen, um die Sicht nach draußen frei zu bekommen über die Tragfläche des Flugzeugs, das sie nach Hause trug. Im Fluge vorbeigleitende bizarre Wolkengebilde begeistern ja oft den Fluggast, weil sie ihn über die umweltverpestete Wirklichkeit hinwegtäuschen. Mrs. Cappleton wurde über die umweltverpestete Wirklichkeit auf ganz andere Weise hinweggetäuscht. In ihr Blickfeld gerieten auch nicht bizarre Wolkengebilde, sondern etwas unglaublich Unroutiniertes, das ihr weder einfallslos noch beklemmend langweilig schien. Im Augenblick der ersten Überraschung glaubte sie, es sei ihre Pflicht, sofort die Stewardess zu rufen. Doch folgte sie sogleich instinktiv einem Trieb, der oft der Selbsterhaltung dient, verbot sich selbst jede andere Regung als die der ausgelassensten Neugier und Mitfreude und stellte fest, nachdem die beiden Liebenden draußen ins All zurückgeglitten waren, dass die Fröhlichkeit manchmal auch auf Umwegen zum einsamen Herzen findet. Es war eine der fröhlichsten Stunden im Leben von Mrs. Cappleton. Besonders erleichtert war sie darüber, dass alles, aber auch alles, was man ihr erzählt hatte, falsch war. Fenchurch und Arthur Dent ahnten natürlich nicht, welche Beglückung ihr Tragflächenbesuch ausgelöst hatte. Sie widmeten sich nun nur noch dem Flug, um so schnell wie möglich wieder dort zu landen, wo dieser abenteuerliche Flug begonnen hatte. Ein paar Tage später, als sich die erste Fluglust gelegt hatte, saßen sie beim Frühstück und Fenchurch kam wieder auf die ungewöhnliche Geschichte zu sprechen, der sie letzten Endes die Kunst des Fliegens verdankte. Alles ganz gut und schön, aber das Ungewöhnliche an mir bleibt unerklärlich. Und ich muss rausfinden, was mit mir geschehen ist. Oh Gott, ich muss ja los. Ich habe einen schweren Tag heute. Hilfst du mir mal mit dem Cello? Ja. Ich kenne einen sehr findigen Journalisten, Murray Boast Hansen. Der schreibt zwar nur für irgendein Käseblatt, aber der Junge weiß eine Menge. Vielleicht kann er uns helfen. Ich rufe ihn mal an. Da, Cello. Danke. Viel Glück. Okay, bye bye. Hey, was machst du denn? Ja, man kann doch mal schließlich hören, dass ich irgendwo raufgehe. Der noch bei dem Wurstblatt ist. Ja, ist das die... Ja, ja. Hey, Murray! Was denn? Wer ist denn da? Arthur Dent! Was? Mensch, du alter Suppenkasper. Mit welch einer ehrlichen Überraschung höre ich dein kleistriges Auge an. Wie geht's dir, alter Zeitungsentenjäger? Nicht, dass ich an die Klage mauern müsste, aber es blasen auch keine Trompeten von Jericho. Nichts Einstürzendes im Leben. Und du, alter Kuhkopf, wo bist du denn? Jemand hat gesagt, du treibst dich im Universum herum, paar Anhaltern. Wie war denn dein Ritt auf dem Hallischen Kometen? Na Quatsch, ich bin doch auf keinem Kometen geritten. Okay, und wie ist das, wenn man nicht darauf geritten ist? Ja, wunderbar, man ist völlig entspannt, Murray. Na, das reicht doch schon für eine Story, du somnambules Hühnerei. Reicht mir und Igel und den Kindern. Das füllt den allgemeinen Irrsinn der Woche auf bis an den Rand, sage ich dir. Woche des Irrsinns soll die Wochenübersicht heißen. Gut, was? Ja, sehr gut. Ist ja auch wahr. Zuerst haben wir diesen Kerl, auf den es immer regnet. Was? Spitze aller Wahrheiten, sag ich dir. Der hat alles genau aufgeschrieben in seinem kleinen schwarzen Buch. Alles dokumentiert. Dagegen sind alle Statistiken Rechenschieberspiele. Die vom Wetteramt sind völlig von den Socken. Und aus der ganzen Welt kreuzen jetzt die Wetterwitzbolde in weißen Kitteln auf. Mit Rechencomputer und Kisten und Zeug zur künstlichen Ernährung. Der Mann ist das Knie der Biene, sag ich dir. Der Nippel der Wespe. Man könnte so weit gehen und sagen, er ist der Inbegriff der erogenen Zonen aller bedeutenden Fluginsekten der westlichen Welt. Wir nennen ihn den Regengott. Hübsch, ne? Ich glaube, ich bin ihm mal begegnet. Er jammert immer nur, nicht? Was du nicht sagst. Zugekrümmter Armbrustbolzen, ist das wahr? Ja, ich glaube schon. Na Mann, du bist dem Regengott begegnet? Ja, wenn das derselbe ist, McKenny. Er jammerte dauernd und wollte mir sein Buch zeigen. Ich habe ihm gesagt, er soll sich jemand anders suchen. Das ist eine Goldmine. Du hast eine absolute Goldmine aufgetan, du gekrönter Blinder, du. Weißt du, was ein Reiseunternehmen diesem Mann bezahlt dafür, dass er in diesem Jahr nicht nach Malaga fährt? Von der Bewässerung der Sahara und so einem Quatsch will ich gar nicht reden. Der Mann hat eine völlig neue Karriere vor sich, indem er einfach für Geld irgendwo nicht hinfährt. Ich meine, das ist doch reiner Wahnsinn. Der Mann wird geradezu zu einem Monster, Arthur. Mit dem kann man sogar beim Bingo gewinnen. Hör zu, Arthur. Wir machen eine ganze Titelseite mit dir. Der Mann, der den Regengott zum Regnen brachte. Na, ist das was? Ja, gut, bloß... Wir müssen ein Foto von dir machen und am Rasensprenger, so bald wie möglich. Ja. Wo bist du denn? Ich bin in Islington. Islington? Ja! Na, was sagst du denn zu dem wirklichen Irrsinn der Woche? Ist das nicht hasenbeeselt verrückt? Weißt du was von diesen fliegenden Leuten? Nein! Aber das musst du doch. Das ist so sensationell wahnwitzig. Das ist der Kloß in der Suppe, Arthur. Hier geht dauernd das Telefon. Die Leute sagen, in Islington fliegen nachts immer welche rum. Unsere Jungs sind Tag und Nacht dabei, ein anständiges Foto von denen zu machen. Aber davon musst du doch gehört haben. Nein! Mensch, wo warst du denn? Ach so, im Universum. Naja, aber das ist doch Monate her. Und die fliegen jede Nacht, du alte Käsereibe. Fast vor deiner Nase. Das ist ganz witzig. Die fliegen da rum und treiben allerlei teuflische Dinge. Nicht gerade eine Piepschau. Die gucken auch nicht zum Fenster rein oder bauen Hängebrücken in der Luft. Aber trotzdem. Mensch, das weißt du nicht? Nein. Naja, sogar. Du, ich muss jetzt weitermachen. Hier staut sich die Arbeit. Ich schicke dir den Fotografen mit dem Gartensprenger. Murray, hör mal, Murray, ich muss dich dringend was fragen. Ja gut, ruf mich wieder mal an. Ich wollte etwas über die Delfine wissen. Delfine? Ja. Nee, vom vergangenen Jahr, Alter. Die sind verschwunden. Ja, ist aber wichtig. Ach, was, das will doch keiner. Dauernde Abwesenheit, das gibt doch keine Story. Ist außerdem sowieso nicht unser Bier. Das nimmt vielleicht eine Sonntagszeitung, was geschah wann oder so eine Rubrik. Aber das gibt doch nichts. Delfine immer noch verschwunden. Verzögerung bei der Abwesenheit der Delfine, da weißt du. Damit ist kein Blumentopf zu gewinnen. Diese Geschichte ist mausetot. Es soll ja gar keine Geschichte werden, Murray. Ich will damit nur herausfinden, wie ich an den Mann in Kalifornien herankomme, der darüber mehr wissen soll, verstehst du? Und ich dachte, du weißt was. Murray? Aufgelegt. Tja, wer könnte was über die Delfine wissen? Na, mal überlegen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Das war der 27. Teil von Douglas Adams' Per Anhalter ins All. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz. Es sprachen Rolf Beusen, das Buch. Felix von Manteuffel, den Fluglehrer Arthur Dent. Nina Hoger, seine Flugschülerin Fanny Fenchurch. Heinz Meyer, den Zeitungsentenfänger Murray. Roland Seiler garantierte für den hochqualifizierten Ton. Regine Schneider souverän für den fehlerfreien Schnitt. Und Milena Meitz als Aufnahmeleiterin sorgte mit Charme und Erfolg für den eindrucksvollen Ablauf des Geschehens. Die Musik ist von Frank Duval. Und Regie führte Hartmut Kirste.